Arbeiten Sie im Büro? Dann brauchen Sie den Computer jeden Tag. Aber auch privat benutzt fast jeder täglich einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone. In diesem Monat heißt unser Spezialthema Computer, Apps und Co. Wir stellen Ihnen wichtige Verben und Nomen zu Software und Hardware vor. Wie immer können Sie auch das Hörverständnis und das Sprechen üben. Begleiten Sie uns zu einem Gespräch zwischen Kollegen im Büro und zu einem privaten Gespräch zwischen Freunden. Und jetzt viel Spaß beim Hören, Lernen und Üben.